Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Steyerberger wegen Körperverletzung vor Gericht, Axel Hacke im Kulturwerk zu Gast und Public Viewing in Nienburg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ein 31 Jahre alter Angeklagter aus Steyerberg musste sich gestern wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchten Diebstahls und Nötigung vor Gericht verantworten. Seine Opfer, zwei 18-Jährige aus Liebenau, sagten als Zeugen aus. Am 10. November 2015 war der Angeklagte im Begriff, einen Roller vom Grundstück eines Mitbewohners zu stehlen. Die Zeugen stellten sich dem Täter, woraufhin der Mann mit einem Messer auf den Jungen einstich und das Mädchen während der Flucht bedrohte. Der 31-Jährige gestand gestern die Tat, betonte jedoch, er habe nicht in Tötungsabsicht gehandelt. Ein endgültiges Urteil steht noch aus. Der Schriftsteller Axel Hacke war gestern im Nienburger Kulturwerk zu Gast. Dort las er aus seinen Kolumnen und Büchern. Im Mittelpunkt stand sein neuestes Werk, das Kolumnistische Manifest. Die Lesung war schon lange im Voraus ausverkauft. Axel Hacke freute sich über die gut besuchte Veranstaltung. Immer ist es nicht ausverkauft. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß so ein Saal ist. Aber es ist schon immer gut besucht eigentlich. Also das ist schon ganz schön immer. Und das freut mich auch total, weil so ein richtig voller Saal macht natürlich eine ganz andere Stimmung, als wenn man vor einer halb leeren Bude sitzt und sich so viel anstrengen muss. Die Feuerwehr Stolzenau wurde gestern Mittag von einem Rauchwarnmelder über eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Wildbacher Straße in Stolzenau alarmiert. Die Ursache stellte sich als angebranntes Essen heraus. Die Wohnung wurde unter Zuhilfenahme eines Hochdrucklüfters rauchfrei gemacht. Zu einem Löschmitteleinsatz kam es nicht. Die in der Wohnung lebende Rentnerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzte gab es keine, ein größerer Schaden konnte verhindert werden. Morgen startet mit dem Spiel Frankreich gegen Rumänien offiziell die Fußball-Europameisterschaft 2016. Am Sonntag spielt erstmals die deutsche Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Wie bei der Weltmeisterschaft 2014 veranstaltet Nienburg ein großes Public Viewing am Bürgermeister Starnwall. Die Organisatoren freuen sich wieder auf mehrere tausend Zuschauer, die zusammen das deutsche Team anfeuern und feiern. Beginn der Partie Deutschland gegen Ukraine ist Sonntag um 21 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.